Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Grundrechte sind keine Verhandlungsmasse. Piraten gegen den Ausbau der verfassungswidrigen Antiterrordatei. Zu den Planungen, die Antiterrordatei um ein nachrichtendienstliches Informationssystem, kurz NADIS-WN, auszubauen, nimmt Sebastian Nerz, stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Deutschland, wie folgt Stellung. Die Antiterrordatei verstößt bereits jetzt massiv gegen das Grundgesetz. Eine Klage hierzu ist gegenwärtig beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Dennoch wollen die Innenminister diese Datei weiter ausbauen, noch mehr Daten erfassen und den Grundrechtseingriff erweitern. Das spottet doch jeder Beschreibung. Die Innenministerkonferenz sollte sich dringend wieder an das Grundgesetz erinnern. Grundrechte sind keine Verhandlungsmasse. Auch der Ausbau des Informationssystems NADIS-WN ist nicht gerechtfertigt. Die NSU-Affäre hat überdeutlich gezeigt, dass die Geheimdienste über genügend Informationen verfügen. Sie reagieren darauf einfach nur nicht. Es gab Terrorhinweise, sie wurden ignoriert. Auch die Speicherfristen wären mehr als ausreichend gewesen, wenn man die NSU ernst genommen hätte. Die Innenminister wollen hier ein behördliches Totalversagen kaschieren, indem sie verfassungswidrige Instrumente noch weiter ausbauen. Das kann und darf nicht umgesetzt werden. Ich empfehle der Innenministerkonferenz dringend, zuerst einmal das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht abzuwarten und die Umstrukturierung der Geheimdienste danach von Grund auf neu zu planen, statt ihre Kompetenzen noch stärker zu erweitern. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.